Den Anfang macht in der zweiten Stunde wieder der Sampler Das gab's nur einmal, der parallel zu Pop 2000 Box erschienen ist. Das waren 5 Sterne Deluxe mit ihrer sehr eigenwilligen Version von dem Baccarat-Klassiker Oh Yes Sir, I Can Boogie. Zweite Stunde Soundcheck mit Stücken aus der Pop 2000 Box. Wir sind mittlerweile in den 80ern gelandet. Die einen sprechen vom New Wave, die anderen von der neuen deutschen Welle. Dazu wollte der Plan aus Düsseldorf nie gehören, weil sie haben immer ihr eigenes Ding gemacht. Von 1984 der Plan mit Gummitwist. Kannst den Gummitwist?